Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Rollerfahrer schwer verletzt. Ministerpräsident sagt Termin ab und Ausschuss zur Stadtentwicklung tagt in Nienburg. Das sind die Themen in den lokalen Nachrichten. Ich bin Claudia Molter. Morgen um 17 Uhr tagt der Ausschuss zur Stadtentwicklung im Nienburger Rathaus. Unter anderem wird über den Entwicklungsbedarf von Stadtteilen wie die Lehmwandlung sowie der Erweiterung des Begegnungszentrums Sprotte beschlossen. Eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner wird ebenso stattfinden. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hatte vor einigen Wochen angekündigt, zum diesjährigen Chancengebertag nach Nienburg kommen zu wollen. Diesen Termin musste er jetzt jedoch absagen. Genaueres weiß Organisator Sven Kütz. Heute Morgen hat mich die Staatskanzlei angerufen und hat mir mitgeteilt, dass der Ministerpräsident nicht kommen kann wegen einer außerordentlichen Sitzung der Volkswagen AG. Die Gründe sind bekannt. Ich meine, letztendlich geht das wahrscheinlich vor und ich habe da auch ein Verständnis für oder wir haben da Verständnis für. Und es ist ja auch nicht so, dass wir für den Ministerpräsidenten den Chancengebertag veranstalten, initiieren, sondern für uns alle. Danke, Sven Kütz. Ein Rollerfahrer hat sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt. Der 66-Jährige fuhr auf der Nienburger Straße in Richtung Nienburg und übersah vermutlich aufgrund extremer Sonnenblendung eine Barke. Er überfuhr diese und kam zu Fall. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in die medizinische Hochschule nach Hannover geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße rund eine Stunde lang gesperrt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einer Glanzvorstellung setzte sich der SC Maglo in der Tischtennisverbandsliga gegen den hoch eingeschätzten SV Union Salzgitter durch. Das Spiel fand trotz des Altstadtfestes erneut vor ansehnlicher Kulisse statt. Dazu trug nicht nur der Gastverein mit seinem homogen auftretenden Sextett bei. Insbesondere die jungen Chilenen auf Seiten des Sportvereins ergatterten sich immer wieder verdienten Beifall. Das Magloa-Team festigt durch diesen Sieg die Tabellenführung. Am Samstag, den 10. Oktober, wartet mit dem rangletzten VfB Peine ein von der Papierform her leichter Gegner. Dennoch sollte das aufstrebende junge Team nicht unterschätzt werden. Spielbeginn in der Lemke-Halle wird ausnahmsweise erst um 20 Uhr sein. Danke, Philipp. Das waren die Lokalnachrichten zur halben Stunde.